Das Blut gefühlt, Daten stoppt, und dann kommt der Horror. Das Herz schnell schlägt, dein Hirn sich dreht, die Augen starren, die Dunkelheit geht. Das Licht geht ab, die Show beginnt, die Schuhe trauen sich an die Hand. Kein Wunder, keine Angst. Bald ist es vorbei.